Aufgabe 5. Ihre Freundin Jutta schließt bald ihr Studium ab und hat sich bei einer großen Firma beworben. Heute hat sie erfahren, dass sie in 2 Wochen zu dem Auswahltest dieser Firma eingeladen ist. Aber an diesem Termin heiratet ihre ältere Schwester. Jutta ist die Trauzeugin. Jutta fragt sie, ob sie zu dem Eignungstest oder zur Hochzeit ihrer Schwester gehen soll. Sagen Sie Jutta, wozu Sie ihr raten. Wägen Sie dabei Vorteile und Nachteile ab. Begründen Sie Ihre Meinung. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Soll ich zu dem Auswahltest oder zur Hochzeit meiner Schwester?